Ein Drache, der lebt ewig. Doch kleine Boys, oh nein. Und so kam auch für Puff der Tag. Da war er ganz allein. Jackie kam nie wieder, einsam lag Puff am Strand und trieb mit seinem Drachenschwanz hoch in die Luft den Sand. Drachentränen, traurig war sein Blick, doch seine Tränen brachten ihm den Jackie nicht zurück, weil schon lange her.